Erster im vierten Jahr der Herrschaft von König Joachim, dem Sohn von Josia, sprach Gott zu Jeremia. Zweiter Gott sagte, nimm eine Buchrolle und schreibe alle Worte auf, die ich dir über Israel, Juda und alle anderen Völker gesagt habe, seit der Zeit von König Josia bis heute. 3. Vielleicht hört das Volk von Juda auf die Warnungen über das Unglück, das ich plane, damit sie ihr böses Verhalten ändern und ich ihnen vergeben kann. 4. Jeremia rief Baruch, den Sohn von Neria, zu sich, damit dieser alle Worte Gottes auf eine Buchrolle schrieb, während Jeremia sie ihm diktierte. 5. Danach gab Jeremia Baruch eine Anweisung, weil er selbst den Tempel des Herrn nicht betreten dürfte. 6. Er sagte, geh du in den Tempel und lies dem Volk die Worte Gottes aus der Rolle vor, die ich dir diktiert habe, wenn sie dort fasten. 7. Vielleicht bitten sie Gott um Gnade und ändern ihr Leben, denn Gott ist sehr zornig über dieses Volk und hat ihnen großes Unheil angedroht. 8. Baruch tat genau das, was der Prophet Jeremia ihm befohlen hatte, und las die Worte Gottes im Tempel vor. 9. Im fünften Jahr von König Joachim wurde ein Fastentag in Jerusalem ausgerufen, zu dem das ganze Volk aus den Städten Judas zusammenkam. 10. Baruch las die Worte von Jeremia laut aus dem Buch vor, während er in der Halle von Gemaja am neuen Tor des Tempels stand. 11. Als Michaja, der Sohn von Gemaja, alle Worte Gottes aus dem Buch gehört hatte, ging er sofort zum Palast des Königs. 12. Er ging in das Zimmer des Staatsschreibers, wo sich gerade wichtige Beamte wie Elisama, Delaja und Elnathan mit anderen Anführern versammelt hatten. 13. Michaja berichtete ihnen alles, was er gehört hatte, als Baruch dem Volk aus dem Buch vorgelesen hatte. 14. Daraufhin schickten die Beamten einen Boten zu Baruch und befahlen ihm, die Buchrolle mitzubringen und zu ihnen zu kommen. 15. Sie sagten zu ihm, setz dich hin und lies uns die Rolle laut vor, und Baruch tat, was sie verlangten. 16. Nachdem sie alle Worte gehört hatten, bekamen sie Angst und sagten zu Baruch, dass sie dem König unbedingt davon berichten müssten. 17. Sie fragten Baruch auch, wie er all diese Worte aufgeschrieben habe und ob Jeremia sie ihm diktiert habe. 18. Baruch antwortete ihnen, Jeremia hat mir alle diese Worte mündlich gesagt, während ich sie mit Tinte in das Buch geschrieben habe. 19. Die Beamten rieten Baruch, geh und versteck dich zusammen mit Jeremia, damit niemand weiß, wo ihr seid. 20. Sie legten die Rolle im Zimmer des Schreibers sicher ab und gingen dann zum König, um ihm alles zu berichten. 21. Der König schickte einen Diener namens Judy, um die Rolle zu holen, und dieser las sie dem König und seinen Beamten vor. 22. Da es Winter war, saß der König in seinem Winterhaus und vor ihm brannte ein Feuer in einem Kohlenbecken. 23. Jedes Mal, wenn Judy 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, schnitt der König sie mit einem Messer ab und warf sie ins Feuer, bis die ganze Rolle verbrannt war. 24. Obwohl der König und seine Diener diese Warnungen hörten, hatten sie keine Angst und zeigten keine Reue über ihr Verhalten. 25. Einige Beamte baten den König zwar dringend, die Rolle nicht zu verbrennen, aber er wollte nicht auf sie hören. 26. Stattdessen befahl der König seinen Männern, Baruch und Jeremia zu verhaften, aber Gott hielt sie an einem sicheren Ort verborgen. 27. Nachdem der König die Rolle mit den Worten von Jeremia verbrannt hatte, sprach Gott erneut zu dem Propheten. 28. Gott sagte, nimm eine neue Rolle und schreibe wieder alle Worte darauf, die auf der ersten Rolle standen, die der König verbrannt hat. 29. Sag über König Joachim, du hast die Rolle verbrannt, weil darin stand, dass der König von Babylon kommen und dieses Land zerstören wird. 30. Deshalb sagt Gott über Joachim, dass keiner seiner Nachkommen auf dem Thron Davids sitzen wird und sein Körper nach seinem Tod unbeerdigt liegen bleibt. 31. Ich werde ihn, seine Familie und seine Diener für ihre Sünden bestrafen und all das Unheil über Jerusalem bringen, das ich angekündigt habe. 32. Jeremia nahm eine andere Rolle und gab sie Baruch, der wieder alles aufschrieb, was Jeremia ihm sagte, und fügte noch viele ähnliche Warnungen hinzu.